Ich sehe Dunkelheit, höre ängstliches Wimmern. In jeder Stadt hält ein Zug der Tod. Erschlagen, ermordet, vergewaltigt, beraubt. Jede Gräueltat, totgeschwiegen, verstaubt. Ein ganzes Land färbt sich blutrot. Alte Kreise, Kinder und Mütter wurden gerissen aus dem Leben. Abgeschlachtet und verscharrt. Sie wurden versklavt, sie wurden vertrieben aus der Heimat, die sie so sehr lieben. Und überall roch es nach Verrat. Tränen fallen. Feindliche Horden, die sich am deutschen Volk rächen. Ein Massaker im Namen der Freiheit, der Menschlichkeit. Hört ihr eigentlich, was ihr da sagt? Seid ihr noch ganz gescheit? Deutsches Volk, vergiss nie das Leid. Vergiss nie das Unrecht jener dunklen Zeit. '45 dann der rote Sturm, er fegte über das Land, zerstört die letzte Hoffnung auf den Sieg. Die Hölle öffnet ihre Tore, das Grauen so groß. Millionen sterben in diesem Krieg. So kam dann die Niederlage, die Kapitulation. Dann sprachen Sieger recht im letzten Gefecht. Der Schauplatz jenes Gefechts lag in Nürnberg. Mit dem Galgen beendeten sie ihr Teufelswerk. Feindliche Horden, die sich am deutschen Volk rächen. Ein Massaker im Namen der Freiheit, der Menschlichkeit. Hört ihr eigentlich, was ihr da sagt? Seid ihr noch ganz gescheit? Tränen fallen, Herzen brechen. Feindliche Horden, die sich am deutschen Volk rächen. Ein Massaker im Namen der Freiheit, der Menschlichkeit. Hört ihr eigentlich, was ihr da sagt? Seid ihr noch ganz gescheit? Deutsches Volk, vergiss nie das Leid. Vergiss nie das Unrecht jener dunklen Zeit.